Schwänzen, siehst du gestern meine Schleim, haben Kneipen Terroristen nicht Gutes im Sinn. Kneipen-Vandalismus steht auf unserer Fahne. Kneipen-Terroristen kennen keine Gnade. Wir haben immer einen Sitzen, ganz egal was auch passiert, Gott so. Wir sind